أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, bi'idhnihi ta'ala, mit Erklärung von Riyad al-Salihin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und wir sind bei Kapitel, bei Buch 8. Und Kapitel 180. Barakallahu fikum, sagt noch ein Hadith nach meinem Verzeichnis ist 998 und bei euch ist 991. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Khair. إذن درسنا باللغتين العربية والألمانية، بارك الله فيكم، ونتابع في شرح رياض الصالحين كتاب الفضائل، كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. الفضائل، بارك الله فيكم، جمع فضيلة، وبدأ المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى بفضائل القرآن، قراءة القرآن وتعلم القرآن، لأن أهم ما يتعلمه العبد في دين الله سبحانه وتعالى هو كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن أساس بالنسبة لنا، ومن لم يتعلم القرآن ولم يقرأ القرآن فلا يكون القرآن له شفيعا يوم القيامة. هذا القرآن الذي نتلوه ونقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بتلاوته وعلمنا القرآن سبحانه وتعالى. القرآن، بارك الله فيكم، كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وهذا الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى ونخطه هو كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذه السنوات كان ينزل القرآن منجما، أي كان ينزل القرآن مجزأ. القرآن قاله الله سبحانه وتعالى وكتب في اللوح المحفوظ، وثم أنزل في ليلة القدر إلى بيت العزة، ومن هناك أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونزل القرآن على سبعة أحرف، أي سبعة لهجات من لهجات العرب. العرب كان لها لهجات، وأنزل القرآن على سبعة لهجات في الأصل أنزله الله سبحانه وتعالى. ولكن لما جمع القرآن، جعل القرآن إذا اختلف الناس فيه جعل على لهجة قريش، لأنها لهجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلسان عربي مبين، هذا اللسان العربي، وهي الأحرف التي نقول بها. والقرآن فوق اللغة العربية، انتبهوا لهذا، القرآن فوق اللغة وفوق النحو وفوق هذه الأمور كلها، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والقرآن، بارك الله فيكم، هو الهدى والبشرى لكل مؤمن، وهو النور الذي إذا اتبعناه اهتدينا، وإذا تركناه كنا من أهل الضلال. فنسأل الله العافية والسلامة، ولا يجوز للمسلم أن يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الزمان، بارك الله فيكم، في زماننا نحن نرى ونسمع ونشاهد أن الكثير من المسلمين لا يعرف القرآن، أو حتى لا يستطيع قراءة القرآن، والكثير منهم قد يكون ولد مسلما ولكنه لا يعي من القرآن شيئا. فالقرآن الأصل فيه أن يقرأ، أن يتدبر وأن يفهم معناه، وأن يعمل به ويتحاكم ويتحاكم إليه، وأن يستشفى به، وأن يكون الهادي بالنسبة لنا في حياتنا. ومن اهتدى بالقرآن فاز ونجا، ومن لم يهتدي بكتاب الله سبحانه وتعالى خسر وخاب. فنسأل الله العافية والسلامة. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بفضائل القرآن لأنها من أهم الأمور، فإن شاء الله سنبدأ بها. فمن حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي القرآن يوم القيامة. هذا القرآن الذي نقرأه في الدنيا يأتي يوم القيامة يشفع لصاحبه الذي كان يتلوه، كما أن العبد كان يقوم الليل ويقرأ القرآن، أو كان يقرأ القرآن في النهار وكان هذا الأمر صعبا عليه، فإذا فعل يأتي هذا القرآن يوم القيامة يحاجج عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إما أن يكون القرآن حجة لك بحيث أنك اتبعت كتاب الله سبحانه وتعالى وعملت بكتاب الله سبحانه وتعالى والتزمت كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون هذا القرآن حجة عليك، حجة عليك يوم القيامة لأنك لم تلتزم به ولم تعمل به ولم تقبل بحكمه ولم تتحاكم إليه، فهذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. فاقرأ القرآن يشفع لك يوم القيامة، وهذه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يأتي القرآن؟ يعني هل يأتي كشخص أو كصورة أو كذا؟ الله أعلم، نحن لا ندري، ولكن نعلم أن القرآن يأتي يوم القيامة يحاجج عن صاحبه، يقول: ربي منعته النوم، منعته الرقود، وكان يقرأ هذا الكتاب. كذلك بارك الله فيكم من حديث النواسي والحديث عند مسلم: إذن اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه لأصحابه يوم القيامة. ومن حديث النواسي بن سمعان رضوان الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. تحاجان أي هناك من قال أنهما تناقشان، وليس القصد تناقشان، وإنما هنا تشفعان لصاحبهما الذي كان يتلوهما، بل تأتيان على شكل غمامتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. إذن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والقرآن لا يقرأ في كل مكان، وإنما في الأماكن المطهرة، في الأماكن المطهرة، ويقرأ لما يحتاج له، يعني لما يحتاج أن يقرأ فيه، وليس أن الإنسان يقرأ في كل مكان. وثم بارك الله فيكم أنه من قرأ القرآن وعمل به، هذا الإنسان يكون من أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى، وهؤلاء لهم قدر يوم القيامة، سيأتي في الحديث في الأحاديث التي بعد هذا، لهم قدر ودرجة يوم القيامة غير الناس، لأنهم علموا القرآن وعملوا بالقرآن. فالذين يقرؤون القرآن قسمين، قسم يقرأ القرآن لا يعي ما فيه ولا يعمل بما فيه، وقسم يقرأ القرآن يعي ما فيه ويعمل بما فيه، وقسم يقرأ القرآن يعلم ما فيه ولكنه لا يعمل بما فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فذاك هذا دليل على أن الإنسان إذا قرأ القرآن وجب عليه أن يتعلمه، أن يتعلم معناه، أن يتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته، التدبر هو الفهم، أن يفهم الإنسان وأن يعي ماذا يقرأ، فإذا تدبر عمل، ولا عمل بلا تدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. هل كثير من الناس يقرأ القرآن ولكنه لا يعي ماذا يقرأ ولا يفهم ما يقرأ؟ قد تجد إنسان يحفظ القرآن من الفاتحة إلى الناس، ولكن لو قلت له ما معنى هذه الكلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى ما فهمها. فالصحيح أن الإنسان، والأفضل للمؤمن، ولو أن يتعلم أقل ولكن أن يفهم أكثر، هذا أفضل من أن يقرأ كثيرا ولا يعي ماذا يقرأ. نسأل الله العافية والسلام. وأما بالنسبة للبقرة وآل عمران فهي بارك الله فيكم آيتان، سورتان من كتاب الله سبحانه وتعالى، مهمتان، تأتيان كغمامتين، كغمامتين يوم القيامة، تجادلان وتشفعان. لذلك الإنسان الذي حفظهما وقرأهما. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله. Wir reden in diesem Buch, das ist Buch 8, wir reden über die Vorzüge oder tugendhaften Taten, die tugendhaften Taten. Die tugendhaften Taten oder die Vorzüge, eigentlich hat er gesagt, Al-Fada'il, das sind die Themen oder die Handlungen, die besser zu praktizieren sind. Und diese Vorzüge, Barakallahu fikum, sagen Lachen, die sind in allen in Bereichen der Religion. Das wird fast, werde ich sagen. Für jede Handlung gibt es spezifisch eine Überlieferung, was von Vorzug diese Handlung hat. Wenige Handlungen wissen wir nicht die Vorzüge genau. Aber wir wissen, wenn du etwas in der Religion praktizierst, dann bekommst du dafür großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Zum Beispiel, als Beispiel, damit ihr versteht. Zum Beispiel jetzt, wenn man sagt, was ist der Vorzug von I'tikaf? Von Abgeschiedenheit, wenn man in der Moschee bleibt. Es gibt nicht jetzt klar, was dieser Vorzug ist. Wir wissen, der Prophet sallallahu hat I'tikaf gemacht. Seine Frauen haben I'tikaf gemacht. Das steht im Koran. Aber was ist der genaue Vorzug, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es eine Handlung ist, die mit Lohn verbunden ist. Ein Nazr zum Beispiel, Gelübde, das ist auch, barakallahu fikum, mit Vorzug. Aber was ist genau dieser Vorzug, wissen wir nicht. Aber zum Beispiel, wir wissen, wenn wir in der Moschee beten, denn der Vorzug ist da, indem wir ein Hadith haben, 27 Mal, 27 Stufen, 27 Rangstufen besser als normal oder als allein zu beten. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt man nachher, es gibt für alle Themen in der Religion und Handlungen Vorzüge. Meistens wissen wir genau, spezifisch, und bei manchen wissen wir nicht genau, aber allgemein wissen wir, dass wir Vorzüge haben. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, Al-Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, der hat sofort angefangen mit Koran. dass wir die Vorzüge des Korans lesen. Dass wir die Vorzüge, dass man Koran liest. Warum? Das ist sehr schön, wie das aufgebaut ist. Wir haben von Anfang an gesagt, An-Nawi fängt hier immer Koran, dann Sunnah, dann Barakallahu Fikum, Aussagen und Handlungen von Salaf und Aussagen von Gelehrten. Und er hat diese Reihenfolge. Warum? Weil das Wichtigste in unserer Religion Koran ist. Und eine Umma, eine Nation, die ihr Buch und Schrift nicht lesen kann, nicht verstehen kann, nicht praktiziert, diese Umma, Barakallahu fikum, wird niemals Erfolg haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so fort. Der Koran. Nur ein paar Wörter zu Koran. Sowieso, es gibt andere Unterrichte, wo wir über Koranwissenschaft gesprochen haben, Barakallahu fikum, sagt Mohammed, da kann man auch diese Unterrichte anschauen. Und da kann man natürlich mehr erfahren und mehr lernen. Aber wir reden jetzt allgemein nur über den Koran, damit wir mit den Hadithen anfangen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Erstmal, damit wir klarstellen, der Koran, barakallahu fikum, ist das Wort Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Koran ist weder Geschöpf, noch ähnlich wie Geschöpfe. Dieses Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist sein Kalam. Kalam. Kalam bedeutet Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb der Koran ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat das gesprochen. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen und das kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wann er will, wie er will. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat befohlen, dass der Koran in der bewahrten Tafel, Al-Lawh Al-Mahfuz, die bewahrte Tafel, Al-Lawh Al-Mahfuz, der Koran war dort. Und dann wurde in Laylat al-Qadr von der bewahrten Tafel zu Beit al-Izza, und das ist ein Haus am untersten Himmel, und dort wurde der Koran dann gebracht und von dort innerhalb 23 Jahre hat Jibril a.s. dem Propheten s.a.w. den Koran weitergeleitet oder vermittelt oder können wir sagen auch Barakallahu fikum offenbart. Deshalb der Koran kam nicht auf einmal wie Tora und Injil. Also der Koran kam nicht auf einmal. Jetzt die Tora, Musa a.s. hat die Tafeln bekommen auf einmal, fertig. Al-Injil, Isa a.s. hat alles bekommen, fertig. Aber der Koran war nicht so. Der Koran kam langsam, schrittweise, schrittweise. Sura nach Sura oder Teil von Sura oder nur ein Aya und so weiter. In Mekka, in Medina, in Beit al-Maqdis, im Himmel und so weiter und so fort. Dieser Koran, Barakallahu fikum, ist mit Worten, mit Buchstaben und mit Stimme. Das bedeutet, das glauben wir unbedingt. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht irre führen von einigen Leuten, die behaupten, der Koran wäre nicht das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, sondern die sagen, das wurde in Jibril erschaffen oder im Propheten, a'udhu billah. Oder manche sagen, das ist ein innerliches Gespräch und nicht das Wort Allah subhanahu wa ta'ala. Oder andere, die sagen, das ist ohne Buchstaben, ohne Wörter. Oder die sagen, ohne Stimme. Das stimmt alles nicht. Es gibt klare Beweise, dass Allah gesprochen hat und Allah spricht. Subhanahu wa ta'ala. Und lasst das in euren Köpfen bitte nicht vergessen. Wenn man behauptet, dass Allah nicht spricht, was ist, was nicht spricht, was die Leute angebetet haben? Das waren die Götzen. Und wenn du im Koran liest, frag sie, Ibrahim a.s. sagt, frag sie, ob sie sprechen. Frag sie, ob sie hören. Das wird, wenn sie nicht sprechen und nicht hören, die sind Götzen. Und wenn man behauptet, Allah spricht nicht und hört nicht, dann a'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, was wir im Koran schreiben und was wir lesen, Und was wir hier sprechen, das ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und das ist der Koran. Der Koran, barakallahu fikum, hat alles in sich. Geschichten vom Propheten, Geschichte, Urteile in der Religion, Grundlagen des Islam. Und wer diesem Koran folgt und das Befolgen des Korans braucht, dass man Wissen hat und dass man den Koran lesen kann. Man sollte den Koran lesen, verstehen, praktizieren und danach handeln und zum Koran zurückkehren, wenn wir untereinander ein Problem haben, weil der Koran unser Richter ist in diesem Zusammenhang. Und deshalb, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir den Koran lernen, dass wir den Koran verstehen und dass wir den Koran praktizieren. Und dieser Koran wurde in der arabischen Sprache herabgesandt. Deutliche arabische Sprache und nicht in einer anderen Sprache. Und Jibril alayhi salam, als er dem Propheten sallallahu alayhi wasallam den Koran vermittelt hat, hat er das mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit, und er war vertrauenswürdig in dieser Vermittlung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesprochen und dann haben einige von Sahaba das geschrieben und andere haben das auswendig gelernt und später hat man den Koran gesammelt in einem Buch und das ist dieses Buch, was wir heute lesen und was wir hier haben. Der Koran wurde in 7, barakallahu fikum, Sprachen, das sind Dialekte, arabische Dialekte, herabgesandt. In 7 arabischen Dialekten. Und diese Dialekten dann, als man den Koran gesammelt hat, Uthman radhiyallahu anhu hat den Leuten gesagt, wenn ihr unterschiedliche Meinung habt, dann nehmt die von Quraysh. Es gibt Dialekt von Quraysh, wie heute zum Beispiel in der deutschen Sprache, gibt es verschiedene Dialekte, die Bayern, Schwaben, Sachsen und zum Beispiel Norden und so. Aber da gibt es eine Amtssprache. Und das war so. Also 7 Dialekte, es gibt von Ust, es gibt von zum Beispiel von die alten Jemeniten wie Himyar, es gibt von Quraysh, es gibt von Huzail, es gibt von anderen arabischen Stämmen. Und als die Leute dann viel den Islam angenommen haben, und die waren sehr viele, die haben angefangen sozusagen den Koran anders zu lesen, da hat man gedacht, die sind falsch oder da gab es Probleme. Und deshalb hat man den Koran gesammelt in ein Exemplar und da hat man die Sprache von Quraysh oder Dialekt von Quraysh genommen. Und dieser Koran, barakallahu fikum, wirklich, das Wissen des Korans ist so groß und das ist ein Meer ohne Ufer. Deshalb, man sollte auch versuchen, den Koran richtig zu lernen. Und ich finde das sehr schade, sehr schade, was wir heute feststellen. Und zwar, viele Leute, die Muslime sind, die können den Koran nicht lesen. Der ist 50, 60 Jahre alt und der ist in muslimischen Ländern geboren und vielleicht Araber und der kann den Koran nicht lesen. Andere, die versuchen auch nicht zu lernen und auch hier mittlerweile, wir merken, wenn du jetzt einen Unterricht machen würdest, wo du gegen die anderen sprichst und warnst und sowas, dann gibt es so, oder diskutierst, dann gibt es so viele Leute. Aber wenn du Koran lernen willst, dann gibt es wenige Leute. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Derjenige, der versteht und schlau ist und der will ins Paradies kommen, der muss wissen, der Koran ist die Leuchte für uns in diesem Leben. Und wenn wir dem Koran folgen, da sind wir auf dem wahren, richtigen Weg. Aber richtig folgen, mit dem richtigen Verständnis. Nicht, dass man den Koran nach seinen Gelüstern und nach seinen Meinungen interpretiert, so dass man den Koran verfälscht, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und deshalb, barakallahu fikum, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann befohlen, dass wir den Koran lesen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Und barakallahu fikum, dann kommen wir zur Überlieferung 998 bei mir, 991 bei euch. Also barakallahu fikum, Abu Umama Radhiyallahu alayhi berichtete, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, lest immer den Koran den er wird am Tage des Gerichtes für seine Begleiter als Fürsprecher eintreten. Und An-Nawas ibn Sam'an, An-Nawas ibn Sam'an, Radwanullahi alayhi, auch berichtete, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte: Am Tage der Auferstehung werden der Koran und seine Anhänger, die nach ihm im Diesseits immer handeln, vor Allah herbeigebracht werden, wobei die beiden langen Suren Al-Baqarah und Ali Imran hervortreten, um sich für sie einzusetzen. Das würde vier Sprache leisten. Vier Sprache leisten. Das heißt, der Koran wird vier Sprache für dich leisten, der wird sich für dich einsetzen. Wie wird das genau? Allahu alam, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Aber was wir wissen von den Hadithen, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, dass diese beiden Suren, Al-Baqarah und Ali Imran, sie werden am letzten Tag kommen und sie sind so wie Wolken, wie zwei große Wolken, und die kommen und die werden sich einsetzen. Die werden vier Sprache leisten. Das geht hier um die vier Sprache des Korans oder die Einsetzung des Korans für eine Person. Die erste Überlieferung, barakallahu fikum, lest Koran. Der Prophet sallam sagt, liest Koran. Was bedeutet, dass wir den Koran lesen? Nur lesen so? Nein. Das bedeutet, wenn du den Koran liest, dann sollst du auch verstehen, was du liest. Damit du auch danach handeln kannst. Und die zweite Überlieferung, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, An-Nawas, radwanullahi alayhi, sagte, Al-Baqarah und Ali Imran sind als Führer und die anderen Ayat des Korans und Suren, die werden für die Leute, die nach Koran gehandelt haben, sich einsetzen oder für Sprache leisten. Überleg dir, wie das wichtig ist am letzten Tag. Jeder von uns wird am letzten Tag was brauchen, weil wir nicht fehlerfrei sind, weil wir nicht sündefrei sind, weil wir nicht barakallahu fikum perfekt sind. Wir vergessen, wir handeln falsch und wir machen Sünden. Und keiner von uns ist vollkommen. Und deshalb barakallahu fikum sagt Allah, ist es sehr wichtig, das zu verstehen, dass wir den Koran lesen und verstehen. Aber es gibt viele Leute, die den Koran ja lesen, aber die verstehen überhaupt nicht, was da drin ist. Oder es gibt Leute, die lesen und verstehen, aber sie handeln nicht. Oder es gibt Leute, die lesen, verstehen, aber sie interpretieren den Koran nach ihren Gelüstern, nach ihren Hawa, Zuneigungen. Und deshalb irren sie sich. Aber wenn du den Koran richtig gelesen hast, richtig verstanden hast, dann wirst du am letzten Tag kommen und dieser Koran ist entweder ein Beweis für dich, der wird sich für dich einsetzen, oder der Koran wird sich gegen dich einsetzen. Du hast im Koran gelesen, du hast verstanden, warum hast du nicht gehandelt? Du hast den Koran gelesen, verstanden, gehandelt, dann wird das für dich sein. Du hast anders gehandelt, als was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, dann hast du hier eine große Sünde begangen. Und das ist, barakallahu fikum, der Sinn in diesem Zusammenhang, dass der Koran für eine Person vier Sprache leisten wird, dass der Koran, sage ich jetzt, barakallahu fikum, sich einsetzen wird, weil der Prophet s.a.w. sagte, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Der Koran ist entweder ein Beweis für dich oder ein Beweis gegen dich. Und deshalb, barakallahu fikum, ist es sehr wichtig, den Koran zu verstehen. Und dieses Verstehen heißt nicht, ich verstehe das nach meiner Auffassung oder nach meinem Gelüst, sondern es gibt Regeln, wie man den Koran versteht und wie man den Koran erklärt. Und danach sollten wir handeln. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث رواه البخاري. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضوان الله عليها: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البراح، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، في رواية يتعتع فيه، ويتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، له أجران. إذن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به هو مع الملائكة، والذي يقرأه وهو عليه شاق يتعتع فيه له أجران. حديث عند البخاري ومسلم من حديث عائشة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يا أخوة بارك الله فيكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه خطاب لأمة الإسلام، خطاب لأمة الإسلام. فخير الناس من جمع هذين الوصفين: أولا هو تعلم القرآن، وثانيا علم القرآن، يعني تعلمه من غيره وعلمه غيره. والتعلم والتعليم يشتمل اللفظ والمعنى، يعني تعلم القرآن لفظا قراءة وتعلمه معنا أي تفسيرا وتدبرا. فخيركم من تعلم القرآن لفظا ومعنى، ليس فقط لفظا إنما لفظا ومعنى. قد يكون الإنسان مثلا قد تعلم القرآن لفظا ولكنه ما يتعلم معنى، والذي يتعلم المعنى أفضل من الذي يتعلم اللفظ فقط. انتبه، أفضل. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يعمل به وأن يدعو في وأن يدعو بالقرآن وإلى القرآن. وأما الذي تعلم اللفظ فقط فإنه لا يستطيع أن يعمل به ولا يستطيع أن يعلمه غيره إلا لفظا، إلا لفظا. وإذا فلذلك بارك الله فيكم، هذه أن يتعلم الإنسان معنى القرآن هو الأساس، والذي يريد أن يتعلم المعنى لابد أن يتعلم اللفظ حتى يستطيع أن يقرأ القرآن بارك الله فيكم. ولذلك القرآن ليس مثل الكتب الأخرى حتى يظن الإنسان أنه يستطيع أن يتكلم فيها كما يحب، لا، وإنما هناك قواعد لتفسير القرآن. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ابن عباس قال، ابن عباس رضوان الله عليه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا قول ابن عباس رضوان الله عنه، روي مرفوعا ولكن الصحيح أنه موقوف، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما حديث عائشة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا: الماهر بالقرآن، يعني الذي تعلم القرآن ويقرأه بشكل جيد بشكل ماهري، يقرأه كما أنزل، يجيده، يتقنه، فهذا مع الكرام البررة. الكرام هم الملائكة، البررة السفرة كتبة القرآن، قال تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالماهر مع الملائكة، يعني درجة بالدرجة، وأجره أجر عظيم. وأما الذي يقرأه وهو عليه يتعتع فيه، يعني شاق عليه، تعلم، حاول، فهذا له أجران: أجر للقراءة وأجر على التعب والنصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال: أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر ما يكون عليك الحج شاق، فيكون الأجر أكبر. وذاك الإنسان الذي يتعلم القرآن ويكون القرآن عليه شاق فأجره أعظم وأجره من ناحية الأجر. أما من ناحية الدرجة والفضل فالذي يقرأه وهو ماهر فيه ففضله أعظم، ففضله أعظم. مثال على ذلك، شوف إنسان ذو شرف، يعني إنسان شريف ومعروف، ومعروف بين الناس بالشرف والعقل، ولكن معه نقود قليل، وإنسان معروف بين الناس ليس بالشرف والعقل إنما بالوضاعة ولكن معه مال كثير، من ناحية المال أيهما أكثر؟ اللي ما عنده، عفوا اللي عنده كثير، ولكن من ناحية الشرف والدرجة بين الناس والقدر الذي عنده مال أقل. فقد يكون الأجر كبير ولكن يا أخوة الدرجة تكون أعظم. وذلك الذي يقرأ القرآن وهو ماهر أجره نعم أقل من ذلك الذي يأخذ الأجرين، ولكن قدره أعلى وأرفع، فهو مع الملائكة. ذاك الإنسان لما يقرأ مثل هذا الحديث، أي الفريقين، من أي الفريقين يريد أن يكون؟ وإنسان يستطيع أن يتعلم للدنيا، الناس تعمل كل شيء ولكن للدين ليش؟ وبعض الناس يقول لك لا أستطيع، بل تستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن، يسره سبحانه وتعالى، والذي يريد أن يتعلم يتعلم بسرعة. والدليل الأكبر على هذا أنه انظروا، الإنسان إذا أراد أن يتعلم اللغة العربية يحتاج سنين، أما إذا أراد أن يتعلم القرآن ممكن يتعلم 3 شهور، لأن الله سبحانه وتعالى يسره للذاكر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث باي مي نوما تاوزند تاوزند آينس، حديث نوما تاوزند، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عثمان ابن عفان رضوان الله عليه بريكتته، عثمان ابن عفان رضوان الله عليه بريكتته Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und weiter lehrt. Und Aisha radhiyallahu anha berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, der den Koran mit Gewandtheit liest, ist in der Gesellschaft der rechtschaffenen edlen Engel. Und derjenige, der ihn mit Mühe stotternd liest, bekommt von Allah den doppelten Lohn. Das war Al-Bukhari und Muslim. Idan barakallahu fikum, Hadith Uthman Rizwanullahi alayhi, der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Du lernst den Koran und du lehrst den Koran, du bist der Beste. Warum? Weil du bringst den Leuten das Wort Allahs. Es gibt nichts Besseres, als dies zu tun. Das Wort Allahs zu verkünden, weil das die Basis der Religion ist. Und da bekommt man dafür sehr viel. Das heißt, du hast das von jemandem gelernt und du lehrst das weiter. Aber wer den Koran beibringt oder lehrt, der muss erstmal richtig gelernt haben. Barakallahu fikum, sagum nachherin. Dann die nächste Überlieferung. Natürlich, was bedeutet lehrt und lernt hier? Es bedeutet Wort und Sinn. Du hast den Koran Wort gelernt und Sinn gelernt. Und du gibst das weiter mit Wort und Sinn. Nicht nur, dass man den Koran wortmäßig gelernt hat. Okay, da bekommt man dafür Lohn. Aber besser ist natürlich, dass du verstehst, was du liest. Es gibt manche Leute, die den ganzen Koran lesen, aber die verstehen nicht, was los ist, was sie lesen. Deshalb lieber, dass man wenig lernt und versteht, was man lernt, als dass man viel lernt und versteht gar nicht, was man gelernt hat. Und langsam das wird, weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, dass der Koran erleichtert ist für diejenigen, die den Koran lernen. Barakallahu fikum, sagt Allah. Aisha sagte dann, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Derjenige, der den Koran liest und der kann das gut lesen. Gut lesen, aufpassen! Was bedeutet gut lesen? Wisst ihr, was die Leute heute denken, gut lesen? Die schöne, nee, nicht nur schöne Stimme, nein, nein, schöne Melodie. Die Melodie. Und wenn man diese Höhen und Tiefen macht in der Stimme und wenn man so in einer Art und Weise macht, ja, wie diese Leute, und so weiter, die denken, das ist gut. Die haben keine Ahnung. Wallah al-Azim. Die haben keine Ahnung. Man sollte gute Stimme haben, ja. Man sollte den Koran gut lesen, aber man darf nicht den Koran wie Musik machen. Oder man darf den Koran nicht wie als ob man singt. Machen, barakallahu fikum. Ja, schöne Stimme und schöne Methode und Art, aber nicht diese, was heute passiert. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, al-Fuqaha. Es gibt Leute, die lesen, ja, aber die verstehen nicht, was sie lesen. Und das ist genau. Deshalb, derjenige, der Koran gut liest, das wird, der liest den Koran mit den Ahkam, mit den Rezitationsregeln, die wir im Koran haben. Und der liest das richtig. Diese Person ist in der Gesellschaft, das wird in der Stufe, in der Rangstufe mit den Engeln, die ehrwürdig sind. Die Engel, die geehrt sind. Und die Leute, diese Engel, das wird, der bekommt so diese Stufe, Rangstufe. Der andere aber, der Koran liest, aber das ist für ihn schwer. Schwer. Der bekommt zwei Belohnungen. Oder zwei, den doppelten Lohn. Einmal, dass man versucht zu lesen und einmal, dass man liest. Und man braucht hier, viele Leute schämen sich. Wer sich schämt, wird nicht lernen. Deshalb, man sollte versuchen zu lernen und man sollte immer im Kopf haben, okay, manche Leute vielleicht lachen dich aus, wenn du Fehler machst im Koran, lesen. Aber die sollen lachen, aber am letzten Tag wirst du eine bessere Rangstufe haben, während diese Leute unten bleiben. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Makhira, man sollte aufpassen in diesem Zusammenhang. Wenn man den Koran liest, und das ist schwer, dann bekommt man den doppelten Lohn. Einmal, weil man liest, und einmal, weil das schwer ist. Und wenn du eine Ibadah machst, und das ist für dich schwer, und trotzdem praktizierst du das, dann bekommst du besseren Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala, und mehr Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt man, ja, heißt das, wenn man jetzt viel liest und Probleme hat oder das ist stotternd für die Person und die andere Person, die gut liest, dass diese bessere Stufe hat? Nein. Der besser liest, hat bessere Rangstufe. Aber der liest und das ist für ihn schwer und lernen will, der hat mehr Lohn. Und mehr Lohn heißt nicht unbedingt bessere Stufe. Damit ihr versteht. Eine Person hat viel Geld, aber diese Person ist nicht geehrt unter den Leuten, der ist nicht angesehen. Und eine Person ist angesehen und der hat wenig Geld. Von Geld her, wer hat mehr, der nicht angesehen ist. Aber von Rangstufe her und Gesellschaft her, derjenige, der, sage ich, ist angesehen ist. Und das ist genauso. Ich meine, egal, der Prophet sallam sagte doch, es wird eine Zeit geben und einer von den Leuten hat 50 Mal mehr Lohn als einer von Sahaba. Sein Lohn ist mehr 50 Mal als einer von euch, sagte der Prophet sallam. Ja, aber heißt das, dass er Rangstufe besser als Sahaba hat? Nein, weil die Sahaba, die bleiben in der Rangstufe mehr. Sowieso diese Ajr, was er hat, der geht auf ihr Konto. Weil sie uns diese Religion verkündigt haben. Das sind Vorzüge, damit man versucht, den Koran zu lernen. Und subhanallah, wie ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich auf Deutsch gesagt habe oder nicht, aber merkt ihr diese Sache nochmal. Viele Leute, wenn sie eine Sprache lernen wollen, brauchen Jahre. Aber wenn sie Koran, Arabisch, wenn sie Arabisch lernen wollen, die lernen Jahre und die lernen Arabisch, das ist schwer. Aber wenn sie Koran lernen, dann innerhalb 3 Monate können sie Koran lesen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat, den Koran zu erleichtern, wenn man das lernen will. Und überleg dir, das sind, barakallahu fikum, wie viele Eier? 6.680 Eier ungefähr. Das sind mehr als 70.000 Wörter. Ja, und du lernst das auswendig. Die anderen können das nicht. Versuch mal ein Buch auswendig zu lernen. Und nach 5 Wochen fragen wir dich nach dem Buch. Du vergisst. Aber versuch mal den Koran auswendig zu lernen. Und wiederhole. Dann behältst du das. Weil Allah subhanahu wa ta'ala versprochen hat. Und das ist ein Wunder. So möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Barakallahu fikum, sagt nachher. Die Brüder und Schwestern im Internet, weil wir lange Zeit keine Fragen gemacht haben, ich gebe euch die Möglichkeit heute als Eid-Geschenk, inshallah. Ja, nach dem Eid als Geschenk. Ihr könnt nachträglich, ihr könnt eure Fragen schicken, auch allgemeine Fragen, aber bitte keine Traumfragen.